Gottheit oder Geld. Die Jahre gehen an dir vorbei, du hast schon viele erlebt. Es waren gute und auch schlechte Zeiten, doch du hast uns gezeigt, wie man das durchsteht. Deutschland, wir stehen zu dir. Deutschland, wir gehen mit dir. Deutschland, wir gehen mit dir. Wir stehen zu dir. Geben dich nie verloren. Die Liebe zu dir ist im Herzen drin. Du bist, was uns am Leben hält. Denn das Leben hätte ohne dich keinen Sinn. Drum steh zusammen und lieb das Land, in dem wir geboren sind. Auf dich sind wir stolz und stehen dazu. Ob Mann, Frau oder Kind. Deutschland, wir stehen zu dir. Deutschland, wir gehen mit dir. Deutschland, wir gehen mit dir. Wir stehen zu dir. Du bist für mich das Wichtigste auf der Welt. Bei uns zählt nur die Liebe zu dir, nicht der Reichtum, Gesundheit oder Geld. Die Jahre gehen an dir vorbei, du hast schon viele miterlebt. Es waren gute und auch schlechte Zeiten, doch du hast uns gezeigt, wie man das durchsteht. Deutschland, wir stehen zu dir. Deutschland, wir gehen mit dir. Deutschland, wir stehen zu dir. Wir stehen zu dir. Deutschland, wir gehen mit dir. Deutschland, wir gehen mit dir.